zum Dark Phantom Pod. Hallo und herzlich willkommen zum Abschaltimpuls, ihr lieben Reloaded. Genau, es gibt uns noch, also so zur Hälfte. Ne? Also es gibt mich noch, der Fesra möchte ja nicht mehr so gerne, wie ihr wisst. Deswegen gibt es auch die ganze Page nicht mehr und die Domain nicht mehr und den Feed auch nicht mehr. Aber ich habe mir überlegt, nach ewig langer Zeit konzeptmäßiges Podcasten im Tower Talk. Ich möchte doch mal wieder konzeptlos reden. Und deswegen gibt es den Abschaltimpuls Reloaded wieder hier. Und ich lade mir jetzt immer irgendwelche Leute ein, weil alleine möchte ich das auch nicht machen. Und den ersten, den ich mir eingeladen habe, das ist der Daniel. Hey. Hallo. Hi Daniel. Wer bist du denn? Achso, ich bin der Daniel von Ariad. Ariad MMO. Genau. Ich will aber gar nicht so viel Eigenwerbung machen, das ist immer so blöd. Ja, aber daher kennen wir uns, ne? Wir haben nämlich auch schon zusammen gepodcastet. Ich war eingeladen bei euch. Schon zweimal. Ja, zweimal warst du bei uns schon. Ja, coole Sache. Du zockst mich auch, Guild Wars. Ja, das ist so mein Bread and Butter Spiel. Genau. Ohne Guild Wars geht da nichts bei mir. Da geht nichts, ne? Und du kränkelst gerade so ein bisschen. Ja, ich kann nicht so laut reden. Oh, ja, Moment, ich will später neu starten. In 4 Stunden. So. Okay. Ich habe plötzlich über Nacht Halsschmerzen gekriegt. Ganz arg. Hast du bei offenem Fenster geschlafen? Nee, ja, mache ich immer, aber das ist nichts Neues. Deswegen, das darf nicht der Grund sein. Und jetzt trinkst du Tee, hast du mir erzählt. Mit Honig, mit allem drum und dran. Zeig mal deine Tasse. Tassen sind hier immer sehr relevant. Bitteschön. Ja, und das ist das Geile. Er trinkt Tee aus einer Coffee-Tasse. Da steht Coffee drauf. Hier ja, und nur weil das einer draufgeschrieben hat, heißt das ja nicht, dass ich das nicht für Tee benutzen darf. Echt nicht? Nee. Das ist ja hammermäßig. Ja, ich trinke aus meiner, wie immer, ihr kennt die schon, ihr Lieben, das ist eine Mädchentasse. Ja, mit Blumen. Blumen drauf. Hey, von der anderen Seite weiß, dann wirkt das nicht so. Ist ja langweilig, ist nur eine Blume drauf. Bei mir sind ganz viele bunte Streifen drauf. Ja, stimmt, dieses Blau mit bunten Streifen. Ja. Richtig super. Blau-lila. Blau-lila. Also nicht so eine Sammlertasse wie Fesra immer hatte der Daniel, der hat da schon. Da ist volle Tassenauswahl, hast du erzählt, ne? Von Bohne. Okay. Edles Porzellan steht drauf. Hammer. Hammermäßig. Nur die besten Sachen, ja. Ja. Ja, und Guild Wars ist dein Bread and Butter, aber du spielst auch noch andere Sachen, oder? Ja, ich spiele ganz viele andere Sachen. Also, aber. Ich könnte gleich mal nachgucken, aber ich habe bestimmt so 1300 Stunden jetzt in Guild Wars. Oh nee. Guild Wars 2. Im 1 sind es so 3500 oder so. Ja, aber du bist ja Student, du kannst das ja noch alles machen, weißt du. Ich gehöre zur arbeitenden Bevölkerung, ich kann ja gar nichts mehr. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, worüber sich die Leute mal wieder im Forum bei uns auf dem War Tower aufgeregt haben, ist, dass ich eben nicht Guild Wars gezockt habe, sondern irgendwelche Mobile Games. Oder Diablo. Ja, ne? Noch schlimmer. Genau, Diablo 3 habe ich auch gezockt. Total super. Kommt jetzt alles neu. Es kommen so viele geile Spiele, Daniel, oder? Ich habe mir schon Titanfall vorbestellt. Ach, Titanfall. Das muss ganz dringend hier sein. Ja, Titanfall, total geil. Das habe ich ja auf der Gamescom gezockt. Ja, ich auch. Und das ist super. Muss sein. Titanfall, da freue ich mich sehr drauf, weil also die alten Zuhörer von euch, ihr kennt ja noch meinen Lieblings-IT-Leiter, Boss, der hat jetzt, ist immer noch da übrigens bei uns, und der hat mehrere Laptops gekauft und ist eigentlich der Meinung, man müsste eigentlich mal gucken, ob die Performance okay ist, und möchte jetzt mit uns allen Titanfall spielen. Also das ist ein guter Grund, ja, um Titanfall zu spielen. Ich finde das auch richtig gut. Und wir werden uns jetzt verbünden gegen einen seiner Auszubildenden, weil der hat es nämlich richtig drauf. Also ich habe es ja nicht drauf, das wissen wir ja alle. Und wir werden den jetzt jagen. Das ist der Plan. Ja, wie dann? 6 gegen 1, oder wie? Ja, am besten schon. Ja. Man kriegt ja so Bot-Gegner, kriegt man ja in Titanfall gestellt. Oder, ja, das eigentlich darfst du die nicht Bots nennen. Die sind furchtbar schlecht, die stehen einfach nur da, damit das Schlachtfeld nicht so leer aussieht. Ne? Hast du die Open Beta gespielt? Ja, 3 Tage und dann wird sie zugemacht, tatsächlich. Hast du gespielt, ja. Klaus auch. Ich konnte ja nicht, weil mein Mann hat den Windows-Rechner und da sind die Festplatten ja hops gegangen. Genau in der Zeit. Klassiker, oder? Ja, habe ich schon gehört beim 3x10. Heißt das so? Ja. 3x10 heißt das, genau. Ja, haben wir heute auch gerade gemacht. Und dieses Mal haben wir ganz brav nur über Guld ausgesprochen. Müssen wir gleich anhören. Ja, ist eigentlich schon fertig. Ich muss die News nur noch veröffentlichen. Weil ich muss eben noch den Feed und so. Das habe ich nicht ganz hingekriegt, bevor wir das hier aufnehmen. Was wollte ich sagen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Guild Wars 2. Also ich, ja, ich kann es jetzt ja mal hier unter uns, ne, abschaltimpulsmäßig. Also mich flasht das gar nicht mehr so. Das Problem ist, ich brauche aber irgendwas. Also, ich habe mir jetzt, ich habe ja, Ich brauche aber irgendwas gar ich habe ja nicht. den Luxus bei Ariad MMO, dass du ja ganz viele Sachen antesten kannst. Und du Ja, kriegst ja klar. auch Keys zugesendet von allen möglichen, weil wir ja eben MMO sind und nicht nur, so wie zum Beispiel der War Tower nur Guild Wars hat. Genau. Wir sind ja dann breiter, sage ich mal, aufgestellt und da kommst du auch in den Genuss, alles auszuprobieren, viele Sachen auszuprobieren. Warte, ich gebe jetzt Age ein. Es geht ja noch 1202 Stunden. Ja, ich Geht ja weiß auch noch. nicht, wie viel ich Und mit eingespielt dem habe. Charakter 518. Es geht ja noch. Egal. Und ich habe Wildstar ausprobiert, Teso, SWTOR und diverse eher unbekannte noch MMOs. Und es ist halt alles, fühlt sich alles schlecht an im Vergleich zu Guild Wars. Es ist halt Echt, Teso wirklich. auch? Ich wollte das jetzt anzocken. Ja, die Figuren bewegen sich noch so schlecht. Also, du musst dir vorstellen, die Ja. laufen, aber der Oberkörper bewegt sich überhaupt nicht mit. Oh, schade. Weißt du? Also, es Ja, ist ja. überhaupt nicht so eine authentische Bewegung. Und dann ist es noch so ein klassisches. Ich bin von diesen Herzchen total verstört. Also, ich kann keine klassischen Quests mehr machen. Es geht nicht mehr. Ich habe keine Lust, irgendwas zu lesen. Ich will einfach nur mein Herzchen füllen, immer rechts oben. Ich will mein Herzchen füllen. Herrlich. Ja, aber Ja. Nee, ich weil bin ein bisschen was zu. mich eigentlich bei Teso reizt, ist, glaube ich, und deswegen möchte ich das unbedingt spielen, die Möglichkeit, dass ich endlich mal wieder rumexperimentieren kann mit der Skillung und von der Ausrichtung her, was ich spiele, das selbst bestimmen kann. Ja, da Das gibt's nervt mich total bei Guild Wars 2. Ich nehme eine Waffe in die Hand und damit ist die Sache erledigt. ab. Ja, das ist auch ein großer Punkt, der mich stört bei Guild Wars. Tatsächlich. Also in Guild Wars 1 bist du rumgelaufen und hast gedacht, Moment, ich muss mir da ein Bild bauen. Richtig. Und dann hast du noch für deine, wie heißen die, deine Begleiter hast du noch Builds gebaut. Und das hat Spaß gemacht, aber jetzt hast du wie viel? Drei Slots zum Auswählen? Richtig, ja. Also. Das ist albern hoch 10, den braucht kein Mensch. Ja. Also das Und. ist, und du hast natürlich irgendwann so Standards, ne? Wenn du im Zerg bist, dann nimmst du irgendwie einen anderen Elite mit oder was das da hinten Also ist als. ich habe mit meinem Guardian, das ist mein Hauptcharakter, mein Wächter, habe Ja. ich, wie gesagt, die 518 Stunden, habe ich jetzt fast immer die gleichen drei Skills dabei, Ja, ich weil aber es lohnt sich überhaupt nicht zu wechseln. auch. Mal Was für eine bei Rasse? Char, ich spiele nur Char. Nur und ausschließlich. So Leute, ihr könnt euch ungefähr vorstellen von den allen Zuhörern, wie ich jetzt gerade gucke, ja? Ich habe Er 10 spielt Chars. Char. Von jeder Klasse. Das geht aber bei mir aus lore-technischen Gründen nicht. Ja, das ist Ja. mir aber ziemlich egal. Hauptsache, die sind riesig und mächtig. Riesig und mächtig können wir doch auf Kätzchen. Miez, miez. Ja. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht machen, weil meine Familie immer damals gegen die Char gekämpft hat. Und meine Familie ist ja jetzt weiter, die Familie ist ja klar. Ja gut, ich meine, wir haben uns auch irgendwie so ein bisschen mit den Char angefreundet, aber ich hab so RP-mäßig habe ich so einen Char-Drinking Buddy. Usquai heißt der. Okay. Und mit dem trinkt mein Charakter immer hauptsächlich saufen. In der, wie heißen die Bar da am Anfang, wenn man bei Götterfels startet. Ja, vergessen. Ja. Ich habe den Namen kann ich mir nicht merken. Ja, nee, aber das, ja, das, ich habe das eigentlich Roleplay-mäßig gemacht mit einer Freundin von mir, die ich in Aeon kennengelernt habe, Oh RPG-mäßig. Gott. Aber die, ja, das war aber, weil nichts anderes da war damals. Ja, Ja, das war eher so eine Verzweiflungstat. Und aber die spielt Guild Wars 2 nicht mehr. Ist total scheiße. Die findet das langweilig. Ja, sehr viele spielen Guild Wars 2 nicht mehr. Nee, weil Also zum es. Beispiel der Ariad-Clan, ich glaube, es waren 60 Leute zu Release. Ja. Das ist total ausgestorben. Ich bin der Einzige, der da manchmal online ist. Ja. Ja, es ist so. Ist so. Aber scheint sich trotzdem noch gut genug zu verkaufen, irgendwie. Ja, verkaufen ja, das hatte ja Klaus. Klaus hat ja wieder eine schöne Excel-Tabelle gemacht, er hat das also ausgerechnet. Ja. Ich meine, die Excel-Tabellen von Klaus, die sind natürlich schon der Knaller, ne? Ja. Nee, aber Nein. ja, das nervt mich halt, weißt du, diese Festlegung auf den Skills. Und da habe ich eigentlich erst gemerkt, wie sehr ich das mochte in Guild Wars 1, dass ich dieses Rumtüfteln am Skill, dann hast du mit einer Gruppe zusammen, mit Leuten zusammen, hast du dann mal das versucht als Teambild und mal jenes versucht. Du hast aber bei Teso tatsächlich auch nicht so viel, weil du hast, glaube ich, fünf Skills plus ein oder vier Skills plus ein Elite-Skill. Also Echt? so viel hast du auch nicht. Aber dafür hast du bei, ich sag an, Wildstar. Wenn du auf die Skills stehst, musst du Wildstar angucken, weil das sind, ich glaube, es sind genau 8 Slots wie bei Guild Wars 1 auch oder 10, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber Wildstar geht von der Optik doch gar nicht. Das ist doch, da kriege ich doch Augenkrebs. Ja, aber ich find die Optik tatsächlich, also wenn du es versuchst, es authentisch zu machen, also so wie Teso, und das nicht hinkriegst, ist es fast noch schlimmer, wie wenn du es mit Ja, klar. Absicht in diese Comic-Richtung Aber du gehst. meinst nicht, dass das noch gut wird mit dem Gang? Ich meine, das war ja zum Anfang auch so, als wir Guild Wars 2 gespielt haben in der Beta. Da Ah, waren ich war ja völlig überall. geflasht. Echt, das fand ich überhaupt nicht, weil da war überall derselbe NPC und so, dieser Blonde. Ja, aber Und dies das und hat. jenes, also da, die haben ja auch noch viel gemacht. Ja, stimmt schon. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, Teso kommt am 4.4. raus. Das ist jetzt in einem Monat. Ja. Jetzt ist gerade Stresstest dieses Wochenende. Also die Fähigkeiten und so sehen schon mä sehr mächtig aus und es macht Spaß, die zu benutzen. Aber ich finde so, dieses Ganze drumherum sieht ein bisschen. Ach, dann gibt es so viele Clipping-Fehler, dann steckt der Bogen im Arm Ärmel fest und sowas. Und das ist Ja so gut, okay, anstrengend. also mein Hintern hing ja in Guild Wars 1 auch immer raus. Ja, ich meine, der Schwanz von dem Char wedelt auch immer hinten aus der Rüstung raus. Klippt auch Ja. immer durch. Aber es gibt Sachen, über die regt man sich nicht mehr auf. Aber wenn du dann in der First-Person-Perspektive bist und deinen Bogen vor dir hältst, und dann ist er so komisch in deinem Arm drin, das sieht schon merkwürdig aus. Das stimmt. Ja gut, aber ich werde es halt trotzdem anzocken, ganz klar. Ja, Und klar. aber ich habe eigentlich ist es total blöd, weil ich fahre jetzt genau in Urlaub, wenn alles rauskommt. Ja, ich fahre am 29. März jetzt in Urlaub und am 25. kommt ja das Add-on von Diablo 3 raus, dann kommt Teso raus und ich bin nicht da. Super. Ja, es läuft ja nicht weg. Ja, dann sind alle irgendwie wieder schon Level 100 oder so und ich, kleine Maus, möchte wieder mitgenommen werden, Ja, abgeholt. es soll ja nicht so schnell gehen. Also bis Level bei Teso zum Beispiel. Wie lange hat das gedauert? Bis Level 15 hat der Jörn bei uns aus dem Team hat irgendwie, das war ja damals die NDA ging bis Level 15 und der hat irgendwie 20 Stunden dafür gebraucht oder sowas. Also es geht extrem lange das Leveln Das ist gut. und dann levelst du noch bis Level 60 oder so. Das ist schon. Das ist zum Beispiel auch noch so eine Geschichte, dass damals habe ich mich total aufgeregt über Level 20, fand ich doof. Heutzutage sage ich, war eine super Sache. Ja, ich finde es auch gut, ich finde es super. Ich habe keine Lust mehr, ich meine, die Startgebiete mache ich trotzdem noch und alles, aber ich habe keine Lust mehr, ohne Skills rumzulaufen. Ja. Die haben schon einiges richtig gemacht in Guild Wars 1 und ich weiß nicht, ob das jetzt alles so besser geworden ist. Naja, gut, und jetzt haben wir die Living Storyline, die wird ja langsam ein bisschen besser geschrieben. Zum Anfang war das ja grauenhaft. Ja, vor allem die Umsetzung Die auch. Umsetzung war das Problem. Also Jetzt, nicht das ich. Schreiben an sich, ne, weil die sind ja wirklich mit viel, super viel Herzblut dabei, aber die Umsetzung, die war ja echt, wo du dachtest so. Ich glaube, es hat angefangen mit dem Turm der Albträume, Ja. wo das erste gute Cinematic kam. Und dann saßen alle da und guck mal, ArenaNet kann doch Cinematics. Warum machen sie das nicht? Ne, Ah, die konnten also ja schon vorher Cinematics, ne? ja, wie geil dieser Turm eingestürzt ist und sowas. Oder jetzt auch. Ich weiß nicht, ob du einen Angriff auf Löwenstein schon gespielt hast. Ja, habe ich Wenn natürlich. dieser Bohrer da runterkommt, das sieht Ja, schon das sieht gewaltig gut aus. aus. Ja. Also es geht. Ja, aber ich weiß nicht. Also mich hält das also nicht lange genug im Game, dieses immer diese, am Ende des Tages ist ja ist es ja grinden. Mach denselben Content nochmal, nochmal, nochmal. Ja, für dieses Rückenteil jetzt, ne? Ach, das interessiert mich überhaupt nicht. Ja, mich auch nicht. Mir ist das zu anstrengend. Mich interessiert sowas alles gar nicht. Ich will denselben Content nicht nochmal machen. Ich finde es langweilig. Und ich spiele eben gerade nur dieses bisschen Storyline. Das hält, das dauert noch nicht mal einen Nachmittag und dann bin ich wieder durch, ne? Ja. Also mich hält sowas gar nicht im Game. Und, ja. Ich bin am andere Charaktere leveln. Ich weiß auch nicht mehr, was ich mit meinem Guardian machen soll. Das habe ich auch gemacht. Aber es ist immer dasselbe. Also ich habe ja. den Zwilling irgendwie von meinem Charakter gemacht. Er hat noch einen Zwillingbruder. Machst du eigentlich RPG? Wie war das? Nee, gar nicht. Ach so. Ah ja, richtig, hatten wir schon. Mhm. Ja, bei mir ist ja alles noch mit Story. Und der ist ein Dieb. Der ist jetzt 20. Ich habe schon keinen Bock mehr. Ja, die Klasse muss einem auch zusagen. Also es ja, ich habe noch andere Klassen, ne? Ich habe auch noch eine Guardierin, also ja. Ein Guardian, eine weibliche Noun. Ich habe noch eine Magierin, also ich habe schon noch ein paar Klassen, aber... Man muss schon zugeben, dass sich die Klassen unterschiedlich spielen bei Guild Wars. Ja, also, das ist nicht wie bei Diablo zum Beispiel. Also ich kann da keinen Unterschied feststellen, ob ich jetzt Barbar oder Mönch spiele, das macht keinen Unterschied. Ich weiß nicht, ich spiele Mönch und Demon Hunter. Und das ist schon ein Unterschied. Naja, das eine ist halt Fernkampf. Das andere Nahkampf. Viel mehr Unterschied ist da auch nicht. Wir sind alle, ja, egal. Ja. Sei es drum. Ja, die Klassen spielen sich unterschiedlich und ich finde, das ist dann schon ein bisschen abwechslungsreicher. Was aber stört, ist dann zum Beispiel, dass Zustandsschaden macht gar keinen Sinn in Guild Wars 2. Nö. Also, du bist halt, sobald du mit zwei Leuten zusammenspielst, bist du direkt immer am 25er Cap von Blutung oder 25er von Schwäche. Es macht gar keinen Sinn, auf Zustandsschaden zu gehen. Nee. Ist sowieso. Also, ich meine, im Prinzip ist auch scheißegal, welche Skillung du hast und ob du spielen kannst oder nicht. Wenn du im Zerg bist, dann ist eh. Ja, Zerg ist sowieso Banane, was du machst. Ja, da ist einfach nur. Ich benutze auch keine Skills im Zerg. Ich esse meistens mit einer Hand und mit der anderen klicke ich halt auf Tab und Tab und 1. Ja. Genau, ist auch egal. Ja, so ähnlich mache ich das auch. Gut, ich verlaufe mich ja permanent, hatten wir ja gerade auch wieder im Dings. Oh Gott, ey, der arme Klaus, der hat mir schon so leid getan. Flucht und Löwenstein ist ja überhaupt nichts für mich. Ich konnte mich überhaupt nicht orientieren. So, das ist auch Löwenstein. Ich habe die Stadt nicht wiedererkannt. Ich habe sowieso ja überhaupt null Orientierungssinn in Games. Also im Real Life ist nicht ganz so schlimm. Und, ja. Und ich, der Klaus ist mir permanent verloren gegangen, ja. Und ach, er ist ja immer so herzig und holt mich dann immer ab, wenn ich mal wieder ins Wasser gefallen bin oder so. Also es war schon ein bisschen peinlich. Mhm. Aber gut. Naja, und jetzt wollen wir gucken, was mit der Scarlet passiert. Nachher rettet sie noch die Welt, pass mal auf. Ja, wir müssen. Ja, aber das mit dem Bohrer ist noch nicht geregelt. Ja, wieso? Aber wir haben ja gerade die These aufgestellt, dass der Bohrer ja in einer dieser Energielinien bohrt und sie wird dann da dieses Gift reintun. Und dann wird der Dschungeldrache vergiftet, kommt hoch und dann können wir ihn umbringen. Ja, aber warum will sie das vergiften? Das macht doch. Also was hat sie davon? Naja, sie hat halt gesehen im Traum, wie halt der Baum von dieser komischen Kralle da angegriffen worden ist. Und sie ist halt gar nicht böse, sie ist nur missverstanden. Okay? Ja. Hätte man vielleicht, wenn sie missverstanden wäre, hätte sie vielleicht auch einen anderen Weg einschlagen können, als ungefähr das große Feuer nachzustellen, habe ich letztens im TS gehört. Ja, das ist halt... So, Ascalon kaputt gemacht, jetzt hat sie Löwenstein kaputt gemacht. Ja, gut, aber ich sag mal. Das war bestimmt auch Scarlet in Guild Wars 1. Das mit dem Feuer, das war Adel, das war Adel. Oh, Adelbären. Nein. Du meinst, er ist besessen gewesen? Oder was? Nein, ich meine das, was die Char gemacht haben in Guild Wars 1 nach dem Tutorial. The Great Searing. Das große Feuer hieß das auf Deutsch. Ja. Ja, nein. Nee, Sophie, ja, was heißt die Char? Aber ich meine, die Char haben ja Dings angegriffen, Ascalon. Ja. Und darauf hat ja Adelbern. Hieß das Feindfeuer auf Deutsch. Genau, mit seinem Superschwert. ja. diesen wahnsinnig mächtigen Zauber gesprochen, wo sich heute noch alle Askalonier, die damals gelebt haben, drüber freuen. Weil sie auf Ja. ewig jetzt als Geister verdammt sind. Das ist schon Das blöd. musst du mir auch mal erklären, wie es lore-technisch vereinbar ist, dass Menschen ins Char-Gebiet laufen und dort ihre Ahnen killen die ganze Zeit. Sie können ja gar nicht anders, ne? Sie Wir treffen, müssen. die betten sich ja, die betten die ja quasi zur Ruhe. Also Ja, aber der die Skill spawnen ja des wieder. Feindes, Feuer, dieses Foe-Fire, das hat ja im Prinzip sämtliche Askalonia in diesem Umkreis dazu gezwungen, also zu Geister, ewig böse Geister verwandelt, die alles angreifen, was halt Char ist oder sonstige Geschichten. Ja. So, und tatsächlich habe ich eine Geschichte. Was ist denn das? Das ist der Aufwächter? Guck mal, ich weiß schon gar nicht mehr, welche Klasse der ist, Bombe. Ich habe noch so einen Menschen, der ist auch ein Abkömmling von einer. Ich habe in Guild Wars 1 eine Kriegerin gespielt, die. Ja, genau, oh Gott. Ja. Habe ich mir auch gedacht, oh Gott, ich hasse Krieger, aber egal. Habe ich irgendwann mal gespielt, rollenspielmäßig, und das war eine Spielgefährtin von Prinz Rurik, und die. Ihr Vater gehörte nämlich, war der Kommandant der Leibwache, der königlichen Leibwache. So, und jetzt haben wir einen Abkömmling von dieser Frau. Wie genau das passiert ist, weiß ich jetzt noch nicht so, aber irgendwie ist das so. Und der kommt jetzt wieder da rein und hat halt die alten Tagebücher von ihr und ist irgendwie total erschüttert. Und der muss halt die Leute da umbringen, ja. Zur Ruhe betten, die Geister. Ja. Ja. Sein Opa, Uropa quasi. Obwohl Ja. 250 Jahre sind noch ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen mehr, ja. Aber er würde sie, also sie war gar nicht da, als das Foe Fire war. Bestimmt nicht. Das waren alles nur irgendwelche unbekannten Bauern oder so. Ja, Stimmt. da könntest du bestimmt RP-mäßig, könntest du da voll was draus machen. Aber die Frage ist, würde man sich wiedererkennen? Würdest du deinen Ur-Ur-Ur-Großvater wiedererkennen? Nee, also ich kenne ja Bilder von denen, also nee. Hm. Vielleicht. Also ich, Deswegen fällt das nicht so dramatisch auf, aus der Zusammenstoß zwischen den beiden. ja, vermutlich. Genau. Ja, und den habe ich mal eine Zeit lang auch gespielt, aber irgendwie, der ist auch Wächter. Der ist Wächter, glaube ich. Okay, daran merkt man schon, ich bin total im Thema, was ich so für Klassen spiele bei Guild Wars 2. Nee, ich spiele eigentlich nur mehr Mesmer, ganz ehrlich. Der ist super. Ja, Wächter ist auf Dauer zu langweilig und ich bin ja auch am Legendary grinden. Echt? Ja, immer Tapfer. mal wieder eine halbe Stunde, wenn ich Lust habe. Und dann spiele ich Wächter, aber ansonsten spiele ich nur die anderen. Was spielst du denn am liebsten jetzt, momentan? Im Moment, Ingenieur Ja, ist hatte ich ganz auch mal lustig. versucht. Ja. Man muss halt davon abkommen, also von der Idee wegkommen, dass man durch seine Waffen verschiedene Skills hat. Du musst ganz halt diese Gürtel ausrüsten, also diese Kits. Okay. Ein Auge juckt die ganze Zeit. Heuschnupfen? Welcher Heuschnupfen? Jetzt schon. Jetzt schon. Ja. Ist ja auch gar nichts da draußen. Aber die, doch, die Kein ganzen Blatt. Blätter, doch, die ganzen Blätter kommen jetzt wieder. Bei mir im Sehr gut. Garten, doch. Da geht das voll ab. Ja, der Winter ist ja aufgefallen dieses Jahr. Finde ich eigentlich ganz okay, aber Ja, dann kommt er nächstes Jahr bestimmt doppelt so heftig oder Das so. macht nichts. Nächstes Jahr ist okay. Oder zugeschneit bis unter die Tür. Das kenne ich. Das hatte ich letztes Jahr. Hatten wir ja ganz viel Schnee. Das war toll. Immer Schneeschippen fand ich super. Nee, macht keinen Spaß. Ich muss das auch immer machen. Komme ich nicht raus aus dem Haus. Nee, das macht auch keinen Spaß. Wir haben so eine lange Auffahrt. Das ist total blöd. Ich habe schon überlegt, ob man so eine Schneefräse kauft. Ja. Ja, das wäre vielleicht sinnvoll. Wenn man es hat. Ja, du. Ich bin ja nicht mehr Studentin, das ist ja Ja. rum, das habe ich ja schon hinter mir. Und dann wirst du wahnsinnig viel Geld hinterher verdienen, das ist so. Ja, oder auch nicht. Ja, das kann sein. Du kannst ja immer noch reich heiraten, das geht ja auch. Ja, das ist mein Plan. Das ist dein Plan. Ja. Oder Lotto Okay. spielen oder sowas Ja. Ähnliches. Ja, unser Plan ist auch im Lotto zu gewinnen, das Problem ist bloß, wir spielen nicht. Insofern. Es macht auch gar keinen Sinn zu spielen. Also rein Ja, sind die rechnerisch schon Chancen gar irgendwie ein nicht. bisschen schlecht, ja. Aber die werden Ja. noch schlechter, wenn du gar nicht spielst. Ja, aber von dem Geld, was du da investierst, kannst du was viel Tolleres machen. So ist es. Deswegen machen wir es auch nicht. Ich auch nicht. Ne. Spielst du denn jetzt das Add-on von Diablo 3? Nee. Was heißt hier ne? Ich bin. Ich Ich bin ein bisschen böse auf Blizzard, weil die mir für, ich müsste den Preis nachgucken, 40 € glaube ich, ist mittlerweile, ist das Add-on, ist ja fast Vollpreis, also gut wie Vollpreis, geben sie dir ein Akt und eine Klasse, ja, Ja, zusätzlich. eine So, Klasse und ein Akt, mal ja. dreiste Abzocke des Jahres. Ja gut, die sind doch echt, die nagen am Hungertuch. Ja, was soll das? 40 €, das ist Zehner Keine wert oder sowas. So eine Ahnung. Mich Frechheit. hat das Addon überhaupt zum Diablo-Spielen gebracht. Auf der Ja. Gamescom habe ich das angezockt und da habe ich gedacht, hey, das ist wieder das alte Diablo-Feeling, was ich damals in der Open Beta nicht hatte. Open Beta, ja. Und dann habe ich das gezockt. Also, dann gekauft und jetzt gezockt, alles gut. Und jetzt warte ich auf das Neue und das werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Und dann werde ich, was ist denn, wie heißt die Klasse jetzt? Kreuzritter oder wie haben sie die jetzt genannt? Egal. Crusader, ja, Kreuzritter. Das ist der Paladin von früher. Und ich werde den Benaren nennen in Angedenken an meinen alten Clanbruder aus Diablo 1 und 2. Diablo 1 habe ich nicht gespielt. Nee. Aber es war ja immer auf der Fahrt in Urlaub. Was? Im Auto dann, also als ich dann Ach, als hinten saß. Singleplayer. Ja klar. Ach so. Ja, nee. Als Kind dann. Ja. Nee, da war ich schon älter. Diablo 2 habe ich fast vor. Naja. Kurz vor Ende meiner Promotion kam das raus. Also, ja. Wir trennen uns schon ein paar Jahre, das ist richtig. Nee, Diablo 1 damals, ja, das war ja mehr oder weniger. Ich habe da schon zigmal erzählt, das erste Mal, wo ich gemerkt habe, hey, dass du mit der ganzen Welt im Internet verbunden bist. Unglaublich. Ja. Und wo sie dich noch fies beschissen haben. Das war ja damals ganz groß, das kennst du alles nicht, egal. Da wurden ja Okay. die Charaktere und alles andere wurde ja auf deiner eigenen Festplatte gespeichert. Ja. Ja, Ach und so, ja, dann. klar, dann wo sie dann sich die Sachen ercheatet haben. Ja, richtig, genau. Und Ja, dann haben sie kenne ich halt an. so Noobs, haben sie dann abgezockt. Ja. Genau. Aber Kenne dann ich. hast du dich in irgendwelchen Clans, hast du dich denn schützen lassen an den Gegner schon. Ja, aber wie gesagt, Benaren, ne, mein alter Clanbruder, der hat damals dann in Diablo 2 hatte diesen Paladin gespielt und RP-mäßig war ja mein Cousin, der immer auf mich aufgepasst hat, weil ich habe Amazone gespielt. Und ich werde zu ihm zu Ehren, werde ich einen Charakter erstellen namens Benaren, ist schon ganz sicher. Freue ich mich schon drauf. Ja, in 12 Tagen habe ich heute nachgeguckt. Ja, was? Echt? Ja, auf unserer Startseite, also auf unserer Mutterseite, möchte ich sagen, da Ja. gibt es ja einen Timer, Countdown quasi. Echt dann nur 12 Tage? Ja. Der März hat doch gerade erst angefangen. Ja und? Ist doch Diablo egal. So. Warte, ich prüfe das nochmal. Ich zeig den genauen Countdown. Ja, bitte. Drei. Oh. Oh, ups. Es waren 24 Tage statt 12. Ja, wer lesen kann, ist ein Vorteil. Mensch, so Jetzt wird sind es das nichts mit dem Studium. 23 Tage, 7 Stunden, 21 Minuten und 3 Sekunden. Ja, siehst du, kann ich mich wieder gepflegt zurücklehnen. Alles Ja. gut. Alles gut. Ja. Da habe ich Ja. mich um die Hälfte verzählt. Aber wie ist das denn Beziehungsweise passiert? verlesen. Ja, aber wie kann das denn passieren? 23 Was? und 12 haben nichts miteinander zu Da hat tun. jemand irgend sowas Komisches getwittert. Das war irgendwas. Warte, ich prüfe das gleich. Ah Ja. ne, er hat noch. Okay, dann hatte ich das falsch in Erinnerung. Ja. Getwittert war es richtig. Genau. Spielst du auch Mobile Games? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Habe Nee. ich auch nicht gemacht. Bis das jetzt irgendwie, bis ich krank wurde. Ich habe lange Krankheitsstory. Ich fühle mich schon an wie die letzte Oma. Ist aber so. Ich war erst letztes Jahr erkältet lange Zeit und hast du nicht gesehen, Virusinfektion. Und dann habe ich mir ja den Fuß verstaucht, beziehungsweise ich habe mir ein Band angerissen. Das war noch beschissener, weil seit 3 Monaten habe ich jetzt keinen Sport mehr gemacht und das ist richtig scheiße. Du weißt ja, dass ich jeden Morgen laufe. Theoretisch, also Ich jetzt nicht lese es auf mehr. Twitter. Ja, liest du auf Twitter, ne? Dann um 12, wenn ich aufstehe. Ja, genau. Dann bin ich schon, dann mache ich schon wieder fast Feierabend, wenn du aufstehst. Das ist Ja. richtig. Genau. Nee, und jetzt ist ja nun nichts. Und also seit 3 Monaten und das kotzt mich so an. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, Das das ist ist halt, wenn man mit richtig seiner ätzend. Gewohnheit brechen muss, ne? Ja. Vor allen Dingen jetzt nach 3 Monaten merkst du auch richtig, wie sich der Körper anfängt zu verändern. Und das ist nicht schön. Und was ich jetzt genau weiß, ist, wenn ich jetzt wieder anfange, Sport zu machen, also zu laufen, dann dauert das ewig, bis sich das alles wieder habe, meine ganze Kondition. Ja. Ich werde wahrscheinlich sterben beim ersten Lauf. So nach 5 Minuten. Das war bei mir so ähnlich. Ich habe, als ich bei der Bundeswehr war, habe ich mir, was waren das? Fuß verstaucht oder angebrochen oder sowas Komisches war das. Ja. Dann konnte ich auch, glaube ich, 2 Monate gar nichts machen und dann direkt in laufenden Betrieb wieder rein. Das hat mich auch fertig gemacht dann. Das ist ja total konditionslos, nach 2 Monaten nichts machen. Ja, da geht ganz. Ist bei mir auch so. Also ich bin jetzt heute mal eine Stunde gewalkt, weil mein Arzt mir gesagt hat, also wenn Sie anfangen, dann maximal walken, nicht joggen. Und ich so, was ist denn walken, ja? Ja, das also, ist gehen, schneller gehen. Ja, ja. Ich weiß, was walken ist. Naja, habe ich gedacht, also geh mal walken und so, alles super. Und mir tut jetzt schon wieder ein bisschen der Fuß weh, muss ich ehrlich zugeben. Das ist ein bisschen doof. Ja. Aber gut, ich wollte jetzt Montag mal joggen gehen, Montagmorgen, mal sehen, wie es ist. Und mir fehlt das auch, weißt du, dieses, ich gehe ja immer morgens um 5:30. Gott, ja. Ja, wäre ein bisschen gestört, weiß ich. Aber diese frische Luft draußen und dann ist jetzt gerade so die Zeit, wenn der Sonnenaufgang jetzt um die Zeit ist, es geht jetzt so langsam los, es ist so schön, keine ja, Sau unterwegs, das ist voll geil und du kriegst total viel Energie und das habe ich seit 3 Monaten nicht mehr und ich bin unzufrieden. So, das möchte ich auch sagen. Ja, das kenne ich. Ich war ja eine Zeit lang Ausbilder beim Bund und da stehst du dann um 4:30 auf, ja, damit du um 5 die Rekruten wecken kannst. Hey. Also wecken, ne? Ja, ist klar. Und um 9 gibt es dann Frühstück. Also du hast dann auch schon, man hat einfach den ganzen Tag, ne? Man schläft nicht, sondern man hat viel mehr Zeit für alles. Einfach. Ja, ist total super. Ich liebe das auch. Ich liebe das auch richtig. Gut, ich muss um 22 Uhr ins Bett. Das gebe ich zu. Sonst kriege ich das nicht hin mit der Arbeit. Aber das macht ja nichts. Und aber ist total cool. Ich komme an in der Firma, habe schon nur meinen Sport so hinter mir, alles gut und bin richtig gut drauf. Weil ich sitze ja den ganzen Tag nur. Ich sitze ja nur in Besprechung. Es ist langweilig ohne Ende. Also zumindest vom sportlichen Faktor aus mache ich da gar nichts. Ja, und deswegen ist das gut mit dem Laufen morgens. Ja. Sieht so scheiße nach Regen aus. Ich wollte morgen eigentlich golfen gehen, aber schau mal. Bei uns auch. Bei euch auch, ja. Aber das muss man dazu sagen, der Daniel wohnt ganz im Süden und ich wohne relativ im Norden. Naja, was heißt Norden? Ja, also für meine Verhältnisse nicht mehr Norden. Der Klaus wohnt doch hier irgendwo, oder? In Bamberg wohnt er. Ist doch gar nicht weit weg. Nee, ist gar nicht weit weg. Den habe ich ja vor einiger Zeit besucht. Das war schön. Also, ich meine, Bamberg an sich, warst du da schon mal? Bestimmt. Bamberg ist so kitschig, das ist echt, das geht gar nicht. Das ist total touristisch überlaufen da in dieser Innenstadt und das ist so puppig. Und diese ganzen süßen Häuser und dann haben sie noch irgendwelche Figurinchen an ihren... Das haben wir auch. Also, ich wohne ja in Heidelberg. Heidelberg war ich auch schon mal, ja. Aber so schlimm empfand ich das gar nicht. 2 Stunden nach Bamberg. Aber wir haben auch immer all diese alten Häuser. Und, ja, ich weiß. Aber das ist ja so ein bisschen am Hang da bei euch. Okay. Ich war da mal auf dem Kolloquium, ja. Auch fand ich ganz okay. Aber Bamberg ist halt super puttig. Aber er hat ja alles mit mir gemacht, ne? Er hat zu mir gesagt, was willst du machen? Und habe ich gesagt, ja, ich so Touri-mäßig. Und super alles organisiert. Wir haben so eine Räubertour gemacht. Also so eine Stadtführung mit so einem Räuber. Ja. Und es hat geregnet. Was hat geregnet? Es regnet nie da unten im Süden, nur wenn ich komme. Und wir haben das trotzdem gemacht mit so einem Räuberhauptmann. Und es war total lustig. Das war so ein Schauspieler da vom Theater oder so. Der hat den Räuberhauptmann gespielt. Die fand ich gut. Dann waren wir da überall im Dom und was nicht alles, was sie da in Bamberg alles haben. Ja. Und ich war echt froh, als ich nach Hause gefahren bin mit dem Zug und dann durch Hannover durch und dann wieder so ein richtig geiles Graffiti an der Wand und dachte, ja, endlich wieder. Das hast du aber auch in Bamberg oder im Süden, du musst nur wissen, wo. Ja. Nee, halt wir waren, doch, Klaus hat mir auch die sag ich mal, Downtown Bamberg hat er mir auch gezeigt, die Hood. Das Ghetto, ja. Das Ghetto, ja. Na, das war jetzt nicht so Ghetto, aber hey. War schon okay. Nee, aber das war cool. Echt in Heidelberg? Ja, Heidelberg ist doch schön. Ja, ist schön. Kommst du daher oder studierst du da nur? Ich bin da geboren und aufgewachsen. Ich studiere in Trier. Ach so. Also es ist nochmal 200 Kilometer von Heidelberg. Ja. Ja, es ist immer gut, wenn man woanders studiert, als wo man gewohnt hat. Man muss weg, man muss raus. Ja. Zugfahren nervt trotzdem. Wie was zu fahren? Du fährst doch nicht jeden Tag nach Hause. Nee, aber egal, auch wenn ich nur einmal im Monat fahre, nervt's. 2,5 Stunden oder so. Autofahren nervt genauso. Ja, mit dem Auto war ich auch 2 Stunden. Das ist so. Ja, nützt ja nichts. Jacke wie Hose. Ja. Ist gut in Trier zu studieren. Ich weiß es gar nicht. Ich habe keinen Vergleich, um ehrlich zu sein. Okay. Ich habe nur in Trier studiert bisher. Okay. Naja, ich habe ja in Hamburg studiert und in Göttingen. Und ich fand Göttingen jetzt gut als Studentenstadt. Das fand ich sogar Ja. wesentlich besser als Hamburg. Ja, Göttingen ist ja auch hier in der Nähe. Gegen die habe Nee. ich, Ach gegen die hab Quatsch. ich Baseball Göttingen gespielt. ist mitten in Deutschland. Gegen die habe ich Baseball gespielt. Ja. Und damals Das ins ist Rennen richtig. gesprungen. Die waren damals richtig gut. Ja, und die haben mir platt gemacht. Ja, ist auch nicht schlecht. Nein, Göttingen ist mitten in Deutschland. Ja, aber Heidelberg ist ja auch nicht so südlich. Ist Ja, das jetzt ist. ganz im Norden, nördlichste Spitze von Baden-Württemberg. Ich meine, Okay. ich gucke aus dem Fenster auf Hessen schon. Doch, Okay, Ludwigshafen gerne. ist ja schon Hessen und da gucke ich drauf, denke ich. Ludwigshafen, echt? Da guckst du hin? Da Ja. bin ich relativ häufig. Nee, gewesen. In letzter Gewesen. Zeit, ja, dienstlich. Ja, und da gucke ich aus dem Fenster drauf auf Ludwigshafen und Mannheim. Stimmt. Hier diese RPG-Freundin, die von der ich dir erzählt habe vorhin, die kommt auch aus Trier und die hat, stimmt, die hat immer mit mir geschimpft, weil ich mich nie gemeldet habe, wenn ich dienstlich in Ludwigshafen war. Ja gut, Trier, ich meine, ich gucke aus Heidelberg auf Ludwigshafen, ne? Also Trier ist dann schon wieder 150 Kilometer oder sowas von Ludwigshafen nach Trier. Ja, aber man Das ist schon hätte wieder ein dann Stück. sich treffen können, aber ich habe gesagt, keine Zeit, weil ich bin da ja zum Arbeiten. Ja. Das heißt, in der Regel ist das so, meistens bin ich dann abends vorher gekommen, dann bin ich morgens am Rhein gejoggt und dann haben wir den ganzen Tag Workshop gemacht. Und dann bin ich wieder abends mit dem Zug zurück, da fährst du, ich glaube, 6 Stunden, das ist richtig scheiße. Ja. Dann bist du dann irgendwann nachts und irgendwann zu Hause. Super. Ja, man kriegt es ja bezahlt. Ist ja dann nur halb so schlimm. Du kriegst den Tag bezahlt, aber nicht Ja. die Stunden, die du insgesamt hast, ja. Ja. Naja, nee, ist schon okay. Alles gut. Ja. Keine Mobile Games? Warum nicht? Schon mal ausprobiert? Ja, aber ich bin nicht so der Fan von so kleinen Monitoren. Ich mag es eher auf so einen großen. Ja. Ja. Ist mir zu viel Gewusel da und zu viel Gefummel und so Es kleinen kommt Dinger. Und drauf an, dann was noch man da Touch. spielt, ne? Ja, aber dann noch mit dem Fingersteuern und so. Nee, nee. Brauche schon meine Standardeingabegeräte hier, meine Tastatur und meine Maus. Das ist dann schon in Ordnung. Ja. Ich habe letztens Devil's Attorney gespielt. Das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Und das fand ich total lustig. Weil du halt, wie gesagt, so einen Anwalt spielst, alles so in Miami-Vice-Look irgendwie gemacht. Und dann hast du immer lustige Fälle, die du verteidigen musst. Und du selber bist natürlich auch so ein schmieriger Anwalt. Und konntest dann deine Skills immer upgraden, indem du dein Apartment abgegradet hast. Wenn du die Fälle gewonnen hast, hast du halt Geld gekriegt und mit dem Geld konntest du dann dein Apartment oder deine Karre natürlich upgraden oder dir einen geileren Anzug kaufen. Das ist Und wichtig. ganz wichtig, ja. Das hat erstaunlich viel Spaß gemacht. Und dein Endgegner, das war sehr geil, war dein Vater. Jetzt darfst du aber nicht zu viel spoilern für Menschen, die das noch spielen wollen, vielleicht. Ja, ist richtig. 1,79 Leute im iTunes App Store. Da kann man sich das kaufen, wenn man will. Was machst du da? Ich suche Lutschtabletten. Ja, ist Aber ich schlimmer finde sie geworden jetzt jetzt durch nicht. unser Reden. Nee, es bleibt gleichbleibend doof. Gleichbleibend doof. Ja. Schon mal mit Inhalieren versucht? Ja, heute noch nicht, aber mache Kommt ich jetzt noch. noch. Mach's dann noch. Ja, weil heute Abend ist noch Party angesagt, hast du gesagt. Ja, Geburtstag. Ja, von wem denn? Von meinem Sandkastenfreund quasi und Nachbarn noch. Okay, noch. Wird 25 und Er muss, ne? Ja. Runder Geburtstag. Er muss gefeiert werden, ganz klar. Ja. 25, nee, süß. Ja, Und dann gehen ich wir würde. noch Paintball spielen nächste Woche. Echt? Stehst du auf Paintball-Spielen? Bist du gut? Ja, ich war beim Bund, das heißt dann so Berufserfahrung. Also mein Mann war auch beim Bund, ja, und der ist beim Paintball-Spielen schlecht. Ja, also, weiß ich nicht. Ja, der war so ein Heimschläfer, also bitte. Oh, Heimschläfer, ja, das war, das zählt ja nicht als Bundeswehr. Das verpasst man ja die Hälfte nach Dienstschluss. Nee, hast du da auch eine komplette Ausrüstung und alles? Nee, nee, Quatsch. Ich gehe ja Nee. nicht oft. Achso. Da kann man sich dann so ein Gewehr und so eine Maske kriegt man dann da und dann Ja. weiß ich nicht, was kostet das? 30 Euro oder sowas für eine Keine Stunde. Ahnung. Dann machst du Ich das höre mir dann. das immer nur alles an. Ich spiele da nicht mit, weil das geht bei mir ja nun völlig in die Hose. Außerdem wollen die Männer ja immer unter sich sein. Das ist so ein Männerding, Mann. Mann-Ding. Und dann sage ich immer, Ja, Jungs, viel das ist Spaß. halt so Kriegsspielen, ne? Ja, klar. Wahrscheinlich wäre ich total gut. So Taktik und so. Das ist, ja, das ist weniger Taktik, mehr so Rumgerenne wie Gestörten. Ja. Und hinter irgendwelchen Bäumen und Paletten Sich verstecken. verstecken, ja. Ja. Genau. Nee. Ja, aber ich weiß, ein Freund von uns, der macht das auch total gerne und der hat eine komplette Ausrüstung und alles und gehört zu den absolut Verrückten. Tja, da Und gibt's ja auch deutsche Meisterschaften und sowas. genau, gibt's alles. Ja. Und die spielen halt manchmal miteinander. Ja, warum nicht? Warum nicht, genau. Aber du merkst es relativ schnell, wenn jemand Neues dabei ist, ne? Der wird meistens immer abgeschlachtet, kann das sein? Ja, ich meine, ja, es gibt verschiedene Regeln, ne? Also es gibt ja auch manchmal mit nur einem Treffer, dass du direkt draußen bist für die Runde. Ja. Oder manchmal musst du zu einem Punkt zurück, um dann wieder mitmachen zu können und so weiter und so fort. Du kriegst halt dementsprechend dann weniger was ab, wenn du direkt raus bist am Anfang. Gibt nur manche, die schießen dann extra drauf noch. Oh. Wir sind ja, ich bin ja netter, ich mach sowas ja nicht. Natürlich nicht. Ja, und das soll heute Abend alles noch passieren? Naja, nächste Woche, am Montag, glaube ich. Dienstag. Das Wie? Paintball. Was? Ich denke, du studierst. Ja, genau deswegen, ja. Hey, die Studenten von heute, die jammern noch die ganze Zeit rum, das wäre alles so furchtbar und mit Bachelor und was nicht alles. Und ihr seid nur am Arbeiten. Wenn ich euch höre, dann denke ich, ihr habt gar kein Leben mehr. Ja, nur zu tun hier. Bin auch. Montag und Dienstag ist ja eh alles zu wegen Fasching. Oder Fasching? mit. Ja, hier ist alles geschlossen, Montag, Dienstag. Feiertag. Oh, das gibt's bei uns ja Ich nicht. muss auch nicht arbeiten, ich muss erst Mittwoch wieder zur Arbeit. Das gibt's ja gar nicht. Ja, so ist, ja, ich hasse das. Ich vergesse das jedes Mal, weil ich ja, wie gesagt, aus dem Norden komme, wir kennen das nicht. Und wenn ich den Kollegen in Düsseldorf oder so anrufen möchte, weil ich dann von denen irgendwas will, dann sind die natürlich nicht da, weil die ja auch frei haben. Und dann bin ich immer so abgenervt. Wieso sind die nicht da? Und irgendjemand zu mir, ja, Karneval. Und ich so, oh, okay. Dann kommst du nicht wirklich weiter. Das ist blöd. Ja, ich finde es cool, dass ich Montag nicht arbeiten muss. Das glaube ich dir. Aber wie kriegst du das alles in? Du machst doch, macht ihr Montag nicht auch euren Podcast? Ne, Mittwoch mittlerweile. Aber da arbeite ich auch, aber das macht ja nichts. Hallo, wie Bin schaffst viel du denn das beschäftigt. alles? Ja, ich merke das schon. Ja, bis 18 Uhr wird gearbeitet und dann ab 20:30 wird der Podcast live gestreamt. Boah. Dazwischen gegessen, noch Sport Ja. gemacht und geduscht, im Idealfall. Aber das kann auch manchmal danach passieren. Okay, na ja gut. Ein Podcast ist ja mit ohne Geruch. Eben, mit ohne. Ja, mit ohne. Ja. Ja. Nee, okay. Ja, guck mal, aber ich bin meistens erst so um 7:30 zu Hause. Ja. Ja, scheiße. Ne? Ja, du irgendwie, das wirst du auch alles noch erleben. Ja, Das ist das warum auch Schöne. nicht? Das ist das Schöne. Ja, nee, also von deswegen und der Seite, ja, ich. Aber Dann auch. jetzt kommt Sommer, jetzt will ich golfen, ich will dieses Jahr, will ich mich unbedingt runterspielen. Und jetzt muss ich trainieren und Turniere spielen. Ich habe gar keine Zeit, so viel zu arbeiten. Dann noch. Ich war auch neulich Minigolf. Ja, Ja. genau. Was soll ich dazu sagen? Das ist ganz anders, aber Ja, hey. ich weiß, aber. Egal. Ja, fang gar nicht erst mit richtigen Golfen an. Das ist teuer und das ist ein Zeitfresser ohne Ende. Dann hast du keine Zeit mehr. Ich habe jetzt schon keine Zeit mehr. Deswegen. Ich muss ja noch News dazwischen reinschreiben. Ja, das kenne ich. Das hält total auf, ne? Dann mit diesen komischen Community-Managern von NC-Softs kommunizieren hier die ganze Zeit. Was denn hier? Ramon oder was? Ja, und dem Jan von Wildstar. Ach so. Ja. Ja, ich müsste den eigentlich mal wieder schreiben. Ich muss unbedingt mal wieder Regina schreiben, weil eigentlich müsste ich mal wieder einen Lorecast machen. Aber ich habe keinen Bock. Ja, zur lebendigen Geschichte wird es sich anpassen, ne? Ja. Anpassen, anbieten. Ja, ich wollte jetzt eigentlich was mit denen machen, vielleicht mit Jeff und Ree, so ein Roundup, weißt du? Mhm. Wenn diese Scarlet-Geschichte jetzt fertig ist und dann ein Ausblick auf was jetzt kommt. Aber das Problem ist, als wir angefangen haben mit den Lorecasts, da war das alles noch ganz cool. Da haben wir wirklich über Lore gesprochen. Und irgendwann hat die Marketingabteilung denn gemerkt, was da eigentlich so geht, dass wir jeden Monat halt diesen Cast machen. Und hat sich überlegt, das kann man ja super für unsere eigenen Zwecke nutzen. So, und seitdem ist das nur noch ein Marketing-Cast gewesen. Oder ja. Die haben im Prinzip immer ihre Themen durchgedrückt und nicht die Themen, die uns User eigentlich interessieren. Und das hat mich dann wiederum genervt. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt gerade nicht so viel Bock, zugegebenermaßen. Ja. Es ist nämlich dann so eine Werbesendung, ne? Benno, du hast eben angesprochen, was denn jetzt kommt. Was glaubst du denn, was kommt? Ich meine, ArenaNet stellt ja fleißig Leute ein. Gerade. Ich weiß jetzt ein bisschen, was kommt, aber das verrate ich nicht, weil der Klaus ist ein Alpha-Test-Team. Ja. Ja, die stellen fleißig Leute ein. Ja. Wieso hoffst du auf ein Add-on? Ja, ich glaube, es tut jeder, oder? Ja. Aber ich denke nicht, dass es ein Add-on wird. Glaube ich nicht. Aber ich denke, dass sie jetzt erstmal, die sind mit ihrem China-Release da beschäftigt. Ja. Ja, und aber da werden sie ja keine Entwickler einstellen für. Weiß nicht, was sie vorhaben. Normal ist es, stellt man dann als Firma so Entwickler auf Zeit ein, ne, für ein gewisses Projekt. Genau. Ja, und das machen sie ja gerade. Ja. Aber wenn sie jetzt einstellen, bis dann irgendwann mal das Add-on kommt, das dauert ja dann auch ein bisschen. Das kommt nicht in absehbarer Zeit. Mal sehen. Glaube ich nicht. Ja, wenn es wieder, das wäre ja mein Ding. Mein Ding wäre das ja. Ein schönes Add-on. So. Ja, Millionen verdienen würden sie auch. Und tendenziell viele Spieler zurückholen zu Guild Wars 2. Ja. Obwohl, die Frage ist, was das bessere Geschäftsmodell? Wir haben, irgendwann machen Klaus und ich jetzt mal, wir haben den gerade heute wieder verschoben, einen Podcast zu Free-to-Play. Einer von diesen, von dem Format hier Room 5-9, also dieses ausführliche Format. Und da kann man eigentlich ziemlich gut sehen, dass du, wenn du es richtig aufziehst, mit Free-to-Play mehr Geld verdienen kannst. Als mit so einem Add-on. Aber wenn die anfangen, die Leute abzuspringen, dann Ja, aber das ist ja nicht deren Thema. Die gehen jetzt in einen Markt, wo Free-to-Play normal ist und wo sie im Prinzip alles, was an Komfort da ist, das verkaufen sie ja dann, ne? Ja, und ein Schritt weiter geht jetzt Teso, ne? Die haben Vollpreistitel, Abo-Modell und Item-Shop. Die machen alles. Die machen alles, genau. Aber guck mal, Item-Shop haben wir ja auch. Ja, aber keine Abo-Gebühren, 15 Euro im Monat. Ja. Noch dazu. Wozu brauche ich die Abo-Gebühren bei Teso? Ja, um es spielen zu können. So wie WoW, ne? Abo. Ja, klar. Abo. Ja, ich habe schon immer gesagt, von mir aus auch Abo, aber dann will ich ein 1A-Game im 1A-Support haben. Das läuft. War jetzt bei WoW jetzt nicht ganz so. Ihr kennt ja ein bisschen MMO-Kiste reden, plaudern. Ich habe ungefähr 6 Mails an Zenimax und Bethesda geschrieben, dass mal irgendeiner von so Community-Vertretung oder sowas sich meldet. Ne? Kannst du vergeblich suchen bei uns, sowas. Antworten einfach nicht. Nee. Ja. Marketing macht auch der Hausmeister vermutlich dort. Dieser Frage der Woche, du hast es ja mitgekriegt beim letzten Mal. Furchtbar. Ja. Gucken wir mal. Also für mich ist es wahrscheinlich wieder so, ich spiele das jetzt eine Zeit lang. Ich habe das ja vorher überhaupt noch gar nicht gespielt. Also ist ja überhaupt nicht, ich bin ja totaler Noob in der Welt und bin mal gespannt, ob ich das gut finde oder nicht. Und wenn Ja, nicht, dann kommt halt Next. kannst du es ja heute testen, beziehungsweise dieses Wochenende. Ja? Ich gebe dir einen Key Oh ja. und dann lädst du dir das runter und dann kannst du das gleich bis Montag früh. Ich glaube Ah, das wäre Montag ja nicht 9 Uhr schlecht. oder sowas. Ja, mach Ja. das doch mal. Das wäre eine gute Idee. Dann machen wir das gleich so. Naja, coole Sache. Ist das für Windows oder für Mac? Egal. Oh, keine Ahnung, ob es auf dem Also auf dem iOS. Mac ist es zu spielen, das online dann nachher, ne, wenn es Release ist. Deswegen habe ich geguckt, Skyrim ja nicht. Okay. Ja. Und aber ich, wie gesagt, mein Mann, der muss dann weg von seinem Rechner. Das ist mal so geil, wenn ich dann an seinem Rechner hocke, sonst ist er nie dran. Und dann, ich muss mal an meinen Rechner. Ich so, ja, ist klar. Ja, das ist immer das, was man nicht hat, das will man, ne? Ja, genau, das will man haben und das macht es dann ja erst interessant. Ja. Naja. Ja, guck mal, jetzt haben wir schon wieder 51 Minuten rum. Ach Gott. Leute, wie Ja, immer. ist auch schon, ja, stimmt. Ist schon, Stimmt, ne? kann sogar sein, ja. Ja, ich sag dir das. Also steht hier zumindest, ne? Ich glaube es ja auch. Mhm. Genau. Ich würde sagen, wir hören mal auf. Ja. Ja. Und Leute, die Alten, ne? Schön, dass ihr noch da seid. Und die Neuen, ja, das ist immer so. Das ist konzeptlos hier. Feedback könnt Einfach ihr auch geben. zum Champion Backfarmen im Hintergrund laufen lassen. Ja, genau. Ja, das ist immer das Beste. Alles klar, Daniel, schön, dass du da warst. Ich hoffe, du kommst öfter. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ja, klar. Also, ihr Lieben, macht's gut, ne? Bis dann. Ciao. Tschö.